ist mit in ihr gekommen. Und nicht nur in ihr gekommen, sie hat gelitten von dem, was sie hat an Eden, was der Eden ist nicht genug froh. Und ich bin gewesen in meinen kinderlichen Jahren zwischen der Worten und zwischen den Taten. Oft gewesen auch viele in verschiedenen Situationen von Konflikt. Die Papa hat gelebt bei ihrer Tochter, versteht sich, alle Jahre, bis ihr Tod, von 96 an, bis ihr Tod in 82, in 27. Wenn Bobby gestorben, wenigstens 90 Jahre, er ist über 90, er gedenkt nicht genau, wenn die Bobby gestorben. Und sie sind die älteren Jahren gewesen, also eine große Pein für mein ausgehörter und kranker Namen. Sie ist gewesen über Bottle. Sie fleckt Pischen unter sich, sie fleckt Dosen unter sich. Und ich darf nicht unter Gramme, no? Sehr, sehr, sehr schwer, wa? Ja, schwer. Schrecklich schwer. Aber keiner fliegt ihr doch nicht, könnt einfallen, auf jeden Fall, als er wegschickt, in der Moschewskei, in der Moschewskei, wir gewinnen Institutionen für gehörige Menschen. Sie werden alle mal verbunden mit Schmutz und so weiter. Mein Seide Judel ist gewinn als sehr schickarter Mensch. Er hat jahrelang nicht gewollt werden, kein Rat. Die sind ein paar lange Guffe. Wir sind geboren an Dayen, an ihn gehilft zu haben. Sie mir hat auch ein paar lange gedacht, zum Rohr an Dayen, weiß ich nicht. Er ist schon der Pfarrer, er war ein koscherer Mensch, ein geborener in paar lange, von Deures paar lange, hat man ihn gemacht für an Dayen. Die Bobbe hat die ganze Zeit gebraucht. Gewollt er soll werden, Arot. Und beschaß ihm ihr Geburtsstadt, in Plungian, dort, wo sie zu gehörde wird, ist geworden vakant die Position von Arot, hat sie also lange geteilt zu ihrem Mann, als er hat angenommen die Position, er geworden Arot in Plungian. Er gewinnt eine gewisse Zahl Jungen Arot in Plungian. Wie viele Jahre er gewinnt er auf in Plungian, weiß ich nicht. Ich weiß aber, als er hat sich zerkriegt mit seinen Balabatim. Er hat sich zerkriegt mit seinen Balabatim über Sachen, was haben zu tun mit Joisha, mit Gerechtigkeit. Äpfel hat es gehabt zu tun mit Kantonisten, Äpfel mit anderen Sachen, ich weiß nicht. Die Bob hat mir keinmal nicht erzählt, von was er sich zu tun. Nur geendigt hat sich mit dem, als in der Sommernacht hat er gedungen ein Beut mit Porfett, reingepackt im Beut seine Kinder, gerade habe ich schon Kinder, seine Kinder, reingepackt im Beut ein bisschen Bebeches, was mitgehört, und hat er gefroren. Zurück zu sich in Städtel Palong. Versteht sich, dass sie gewinnen ein ganzer Tummel, eine ganze Gegend. Aber sie hat das getan bei Nacht. Äpfel haben die anderen gewusst, dass er tut das. Für andere haben sie gemacht und wissen, er ist entlaufen von Städtel. Der, was sie gewinnen, der Haver von sein Speer, Israel Salanter hat wegen ihm gesagt, ein Wertel, Israel Salanter hat gewinnt, ein gewaltiger Wertel, so gewinnt, ein scharfer Mann, gesagt, dass ein Rauf, was lebt bei Scholem mit seinen Balabatim, ist kein Rauf nicht. Ein Rauf, was entläuft von seinen Balabatim, ist kein Mensch. Wenn er ist gekommen in Palonge, hat er da gedacht, haben Parnasse in Palonge. Hat er geerbt, der Cheder, und angeben lernen, Gemore mit Kindern. hat man genommen, abnehmen die Kinder von anderen Chedorim und geben ihm in seine Kinder. Sind die anderen Landen gekommen mit der Gewalt? Wo seid ihr gekommen zu nehmen von uns? Chiyune? Das ist das Ehrlich und das ist Gerechtigkeit und das ist Joshua. Herr Klal, mit eingestellt, er ist geblieben bei Portal Medien, was ihm anders beschmeufen nicht gewollt. Er hat von dem euch nie gehabt, gute, genug Parnasse. Da war ich schon gewinn untergewachsen. Sein Mädel, die Mädel seine, was hat geheißen, Fege, hat mir gegeben, der Kreml und Fege ist gewinn in die Kreml. Er hat gehabt, Portal Medien und hat sich so gelebt, der Juden. Ihr geht weiter, der Judel ist später weggefahren in Amerika. Und er ist geworden Arov in... Nein, in Dayton, Ohio. Und dort ist geworden Arov. Dort ist geworden Arov, ist er geworden euch unglücklich und geworden Arov nur auf eine kurze Zeit. Aber das ist in Verbund mit dem Roman von meinen Taten und meiner Mama. Er geworden Arov und er hat Ist das Mädel nicht gewesen, Fege? Du heißt noch Enoch. Ja, ich hab gewusst, dass er fest macht. Ja, aber im Geruch hat man sie gewöhnlich fähig. Er ist gekommen in Dayton, Ohio und dort hat es schon gegeben für ihn eine neue Tragödie. Was besteht bei ihm die neue Tragödie? Er gewöhnt noch ein ruhiger, stiller Mensch. Er sagt, er hat sehr schön gerät von Eulen und sehr gefällt geworden allem. Er hat gesehen, als seine eigenen Menschen. Die selbe Situation ist beschrieben bei Aschen in seinem Buch Amerika. Er geht in Schuldavn am Freitag zur Nacht und seine eigenen Balabatim stehen noch mit verschiedenen Koschikes, mit verschiedenen Sachen zu verkaufen, kommt bei die Treppe von dem Ort, wo mit abgehen Davnen. Und sie sind in der Halle Schabes. Er hat gesehen, dass sein eigener Balabat im Seine in der Halle Schabes. Heißt es, er verdient von dem, was mir verdient, wenn man ist in der Halle Schabes. Und das Geld, was er kriegt, ist von der Halle Schabes sein. Träumen doch es nicht. Wie kann Arov leben von dem, was er kriegt von Emerson, was ist Michael am Schatz. Und später, wenn sie gekommen, wenn er da sozusagen verloren, oder seine Tochter, ist er gleich gefahren zurück. Aber er hat dort keinen guten Tag nicht gekannt durchleben, weil er hat gesehen, er ist da reingefahren, als mir keinen Punkt wert nicht gekonnt sein oder nicht gewollt sein, keine Rob im Klunkjahn, kann er auch nicht sein, keine Rob in Dayton, Ohio oder irgendwo anders, wo in Amerika, da war es doch zurückgekommen von Amerika. Das sind die Geschichten von meinem Sehen und von meinem Bob. Aber das sind nicht die ganze Geschichte. Das sind doch etwas in der Geschichte von meinem Sehen, was er ist gewesen anders wie andere Rabbinen. Er hat das Sachen nicht gehalten, was alle frommen Juden halten. Er hat verwehrt in seinem Mischpoche zu schlagen Kapores. Er hat getan, der Kapores ist ein Mieser, Minhek, Gitoa, Sardin, es ist eine goyische Sache, es ist eine götzendienerische Sache, mit Tornit schlagen Kapores. Er hat von uns auch andere Sachen nicht gehabt. Versteht sich an mein Bobbe, ist gewinn durchgedrungen mit allen verschiedenen Sababones, die Frommen. Die Bobbe allein, ich bin ein größer Spezialist, wenn ein Hore, vielleicht man kommen und sie vielleicht absprechen an den Hore. sind da so Sachen wie Absprechen an Reus, und man kriegt das an Geschwillachs und man kommt Absprechen an Reus. Die wo wird gegläubt in Shady, in Chwein, die alle Ruches und so weiter. Der Seder vielleicht mit Los und der Bob lehnen jene Mussers vor ihm, wo es redet sich wegen Shady oder wegen Ruches und noch eine solche Sache. Und mein Bob hat das ganze Leben gehabt Herzweiter, also er ist nicht genug froh. Also er ist gegen dem, was er da in der Heilige ist vor ihm. Es ist da ein Sefer, was heißt Mnöres Hamor, und dort nicht voll mit Meises, wegen Schädigen, was kommen in ein Haus, oder wegen einem Mensch, was lebt mit einem Schädigen, noch solche Sachen. Er hat getan, jetzt Narrigkeit, ne, vielleicht auch so. Efter die Bobbe gewinnen euch unzufrieden, weil er ist gegangen euch in die Wegen, in a hübsche Masse hat sich die Bobbe sehr gehalten für Israel Salanta, weil sie gewinnen ihr Vater Sachava, aber als der Seele beendlich käme mit seiner Hund treff. Sie do an alte Chochme, was mir hat mit erzählt wegen der Sachsidische Rabbein, wegen der Sachrabonim, und der Seide hat erklärt sich viel. Wenn sie nicht auch in Gal, ist ein Hund treff, mit dem Dien. Ist gewinnig, was du da rot, er nimmt, er geht alle, in ein Ort, in ein zweiten Ort, und als er fühlt, dass es in Ergens nicht bitter, ist es treff. Er fliegt einmal nicht allein an Lektern, die denn er fliegt kommen, fliegt in so, sie soll geben mal Lekt, er fliegt, der fühlt sich an Bitterkeit. Fliegt, was sie soll wieder noch sagen, ui, sie mir bitter, sie mir bitter. Ist du, genannt sich, das ist koscher. Es sind gewinnen viele Idenes, was fliegen, aufhängen gegangen zu ihm im Plungian fragen, a Scheile, weil sie haben gewusst, er wird so koscher. Was hat er getan den ganzen Tag, der Seide Jude? Er fliegt schreien, wie er sagt aber. Er fliegt schreien, Pirushi, Erklärungen. Das sind auch die Systemgewinner, statt zu schreiben, an eigenem Seife, er fliegt schreien, der Pirushi. Seine Pirushi in seinem Gewinn zum Rambam. Und du weißt, damit zu Rambam ist gewinn eine doppelte Beziehung. Von ihnen sein, ist er gewinnt der größte Autorität auf dem Gebiet von jüdischem Gesetz. Von der zweiten Seite hat man ihn gekannt Schulen machen mit seinem philosophischen Werk Meurene Buch. Er hat geschrieben Pirushim auf dem Rambam. Und er hat angesagt seinen Sohn, als drucken soll man es erst noch sein Teut. Ich habe die Perusche im Kämmer nicht gesehen. Aber mein Vater Jake, den darf ich nicht erzählen, eine Weile später, hat die Perusche im Jahr gesehen und er hat die Zavore von seinem Vater nicht durchgeführt und nicht gedruckt. Jahre später hat sich ihm gefragt, was er hat das nicht gedruckt. Er hat nicht gedruckt, sagt er, überkommen haben es. Es soll gewinnen, er umkommt von dem anderen seinem als solche Pirusche. Ich meine, es ist ein gewinn sehr freisinnige und freidenkerische Pirusche. Auch nicht, weil der Vater meiner Sicheres gedruckt und sich gezatzt mit der Sefer, was so zu tun mit teuren Sachen. Und es ist an die Pirusche gewinnen und geblieben, bis sie seinem Verfahren geworden. Mein Vater hat sehr viele mitgenommen in Amerika, wenn er ist dort gefahren in 1922, aber Fuß ist später hingekommen, das hat er vielleicht mein Vater Jeschua nicht gewusst. Das ist eben der Seide und die Bombe gewinnt von einer anderen Welt und sie vielleicht können sagen einmal moderne, nicht gute und nicht jäuscherliche Sachen, wegen ihr eigenem Mann, was ist gewesen sein, als an ihm getragen, Almone und Keseda übergegeben, ist seine gute Sachen, ist die schlechte, was sie gehalten als die schlechte, was eine versteht sich gewesen, hübsch anders und freidenkerische Sachen. Als wie freidenkerisch der Seide ist gewesen, kommen sie von dem, als er hat seinen ältesten Sohn, Jakob, was er gewesen ein größer damit hat, geschickt in ein deutsches Progymnasium. In Palonge Guffe ist ein Progymnasium, sind in den untersten vier Klassen von einem Gymnasium. Das heißt, die Madreges ist ein Gymnasium gewesen, eine Mittelschule hat gehabt acht Klassen, die untersten gewesen Progymnasium, die ältesten vier sind gewesen Gymnasium. Und er hat geschickt, seinem Sohn sich lernen, nicht geguckt auf dem, das ist gewesen ein größer Tummel und ein Skandal. Nachdem wir es weggefahren von Plungjahren gekommen zurück in Palonge, und in Palonge damals gewesen ein deutsches Progymnasium, hat er geschickt sein Ingo, und dann ist er gewesen schon lang, noch Bar Mitzwe, in die ältesten zwei Klassen von der Progymnasium. Wegen zwei Klassen von Progymnasium, wegen die ältesten, darf man gedenken, was jetzt kommen zu meiner eigenen Geschichte, weil mein Papa hat früher nicht gelassen, so sein jeder, ihr eigener Sohn ist weg im Progymnasium. Chalile Niete zu 10 Jahren oder früher vielleicht. No, das ist mein Seide und das ist mein Bob. Jetzt komme ich zu einem von den Ältesten, zu dem ältesten Sohn von meinem Seide Schmuel. Der älteste Sohn von meinem Seide Schmuel geheißen Itzik. In seinen Zeiten ist schon in Palonge gewesen entwickelt die ganze Arbeit von Burschti. In seiner Zeit, er geworden 1870, er ist geworden Bar Mitzwe in 1883. Er ist geworden, wird geworden in der Seerohre, und ich spreche von meinem Seide Schmuel. Und versteht sich, gleich nach 1883 ist er weg, wie ein Lernengel in einem von den Fabriken in der Dossiger Stadt, wo kamat alle Jeden haben schon jemals gearbeitet, in Fabriken, wo man hat alles gearbeitet durch Stien. Die verschiedenen Produkte von Burstin. Hat mein Vater Itzik gekriegt wenig Bildung. Wie viel er gekannt kriegen? In Palonge bis Bar Mitzwe. Und er hat angeheben arbeiten Burstin bei seinem Vetter. Bei seinem Vetter, was hat euer geheißen, was hat geheißen Herz. Der das Vetter Herzl, ich gewinne ein Bruder vom Schmuel. Aber der Herzl, ich gewinne ähnlich an dem Bruder, was ich hab dir erzählt, wegen Schmuel. Der Herzl, ich gewinne ein Bocher, was hat in den jungen Jahren, das hat gelernt, Talmud. Und wenn es der, was hat gebracht, die ganze Produktion von Burstin in Palonge. Und er ist gekommen weit von Ukraine. Und er geheißen Baker. Und er gewinnt gegen alle Menschen. Und er hat zur Tracht zu dem, wir können gewinnen Burstin tief in der Erde. Und wenn er hat, also zu sagen, seine alle Ideen verkauft, der preußische Regierung. Und die preußische Regierung hat in Königsberg aufgestellt, herum Königsberg, Grobereien auszugraben von unter dem Sand Burstin, hat er abgerät mit sie, gemacht eine Abmacht mit sie, er gekommen, Ballonung und alles Ding. Eine von den Abmachen ist gewählt, als nur seine Kinder wird man verkäufen den Burschen. Und der, das ich ja... Wo? Monopolistische Pfand. Ja, ja. Der, das ich ja Baker mit dem genialen Gedanken mit gefiedenen Burschen in Sand, ist gewesen in Palonga und er hat gehabt ein Jahr mit Töchter, 5, 6, 7 Schon mehr. Und er hat die Töchter Chassene gemacht, für so gute junge Leute. Und seine alle Eidem sind geworden die Fabrikanten von Bustin. Ist einer von seinen Eidems gewesen, mein Tates Vetter, Herze. Und der Herze hat zugenommen, mein Taten zu sich in dem Fabrik, was er hat gehabt. Und Herze gewesen von die, der größte oder von die größte Fabrikant, was er gehabt. Und mein Tate hat sich ausgelernt und das ist ein Fach äußergewöhnlich gut. Wie Abal Maloche hat der Tate gehabt, sehr eine sichere Hand. Wenn es kommt ein größer Stück Bursteen, darf man es zerschneiden. Beim Zerschneiden, wie man mit Adrei kennt, hat er ein Splitter. Bursteen brecht sich krank. Und nicht nur beim Zerschneiden, mit Zerschneiden, das lassen wir sagen. Und es bekommt sich, lassen wir sagen, etwas, als was der Mund ein Finger, lassen wir sagen. Darf man durchdrillen, aufzumachen die Mundstücken, aufzurechen. Durchdrillen ist noch schwerer. Beim Durchdrillen muss man sein sehr, sehr glatt gehen. Wie nur man geht, abzieht er die Hand, zerbrecht sich es. Und er gewinnt ein guter Zerschneider vom Bursteen, ein guter Driller vom Bursteen. Aber gelebt eigentlich hat er mit der Idee, er hat arbeiten bei dem Vetter Herze, das ist sein Parnasse und sein Leben. Der Vetter Herze hat beschlossen, zu schaffen eine Abteilung in Moskau. Eine Abteilung in Moskau, wo man so können verkaufen die Ausarbeitungen von Bursti. Hat er dahin weggeschickt, sein Plemenik, wenn er gewinnt ein Engel von 17, von 18 Jahren. Er meint, Tate von 17, 18 Jahren gekommen in Moskau, wo er gedacht verkaufen sein Vetters Bursteen und wo er gedacht verrichten, wie etwas, was zum Beispiel sie da agant mit verkauft, Krell, kein etwas einer oder irgendwas zu einem anderen Krell sich zerbrechen, darf man sie überziehen. Oder man kann machen von einem größeren Krell, einem kleineren Krell. Das hat er getan. Das ist, wenn seine Arbeit im Verkäufe bestehen. Und er hat abgelebt in Moskau über 4 Jahre. In dem Alter von 17,5 bis dem Alter von 22. Die Jahre in Moskau hat einen gewinnt, mein Vater zu lernen, ja. In Moskau hat er sich zugelernt, das sagt Hebräisch. Und er hat sich ausgelernt, lernen die Haskola-Literatur, die Hebräisch. In Moskau ist er geworden, ein Ungläubiger, also ein extremer Nichtgläubiger, ein Atheist. In Moskau hat er sich ausgelernt Russisch. Er hat allemal geredet Russisch mit Greisen, hat sich ausgelernt Lenin, gelernt das Sachen der russischen Literatur, gelernt russische Journal, die tägliche Zeitungen und die hebräische Haskola-Literatur. Es gibt auch Schreiber Smolensky und noch was haben geschrieben, die ersten hebräischen Romanen. Und die alle Sachen, was man geschrieben in die 60er und in die 70er und schon in die 80er Jahre. Aber in 1892 hat die russische Regierung herausgetrieben ihn von Moskau. Und mein Tate gekommen zurück zu sich in Städtel, an Abikeures, mit ein bisschen Wanzes, mit ein bisschen Bärde, alle Kläume, wie etwas was noch geblieben, was hat schon gekannt, lernen die hebräische Haskol-Literatur, ihr könnt lernen Russisch, ihr könnt sich zu neu reden auf Russisch, in den dosigen Städten. Ihr spaziert, der erste Tag, in den Städten. Ist er reingekommen in den Kreml, wo meine Mama ist gestanden und verkauft etwas, was ich weiß. Gerechnet, habe schon gekommen, kaufen Papierossen. Und er hat gesehen die Mamen und er hat sich verliebt in mir. Und sie gewann sein Gliedschwesterkind und die Tochter von dem Rauf. Und versteht sich, er hat gewollt mit ihr Hassen haben. Und sie hat auch gewollt mit ihm Hassen haben. Weil, ich habe dir schon gesagt, mein seelischer Gewinner ist am Mordner Rauf. Und meine Mama hat schon in den jungen Jahren sich ausgelernt Deutsch. Deutsch ist gewinn ihr Kultursprache. Meine Mama hat gelernt Schiller. Und jemand in der Hübgott gewinn nicht Goethe und nicht Heine. Schiller. Schillers Glocke und noch andere Schiller sagen, die kennt er auswendig. Und da ist gekommen, also der russische junge Mann, für ihn unsere Sprache, der ähnlichste zu ihm ist Moshe. Ja? Du weißt doch, wie die beginnen gehen, sehr modern. Und wie, was tut man? Was tut man auf einen Umblick in der Mischwoche? Die Mädel will, der Bocher will und versteht sich, der Seide Schmuel hat schon Dänig gehabt und nach dem Bocher hat die Zwischenkinder kein Dänig gehabt, er kommt von Moskau und eine ganze Maske. Derweil ist er schon gewesen, er weggefahren in Amerika. Mein Seidens, zwei Sieg in Cincinnati. Scheie, wo du es doch schon noch, der Eltern haben mal gesehen, und Lebe, wo du es doch keinmal gesehen, aber gestorben hast, sag ich ihm gerecht. Ist geworden für ihn, Klosse, da ein Mittel sich zu raten, wenn von den Dosen Schiedach, aber ich fahre in Amerika. Seide und mein Bobbe und seine Tochter haben weggefahren in Amerika zu seinen zwei Sien in Cincinnati. So ein gewinner kurze Zeit in Cincinnati und er die Krogen erstellen, wer war in Dayton und er ist rüber von Cincinnati in Dayton nach Hause. Das ist gewinn in dem Jahr, so haben wir weggefahren in Amerika mit Stone in dem Jahr 93. Efter 94. Gott genau die Daten weiß. Was hat getan mein Tate? Mein Tate ist eine kurze Zeit nach dem, wie sie sind weggefahren. Oh, ich habe weggefahren in Amerika. Und er ist gekommen zu sehen in Beit Nahaya. Da ist schon gewesen, nicht möglich etwas, was herauszuraten, wenn sich von der Situation und in 1895 hat mein Tante und meine Mama Hassen gehabt in Dayton-Ohio. Sehr ein abgerieben Bild von dem, wie der Hossen und die Kalle haben ausgesehen, ist da bei mir in der Heim. Und jemals haben sich euch fotografiert, der Seide mit den Bobben. Mein Tate ist gekommen, ich habe es nicht gehabt, mit dem Norden sehen. Chium ist, Scheie hat gehabt schon eine kleine Kremel für sich gemacht, er hat zwei in der jüdischen Gegend in Cincinnati. Mit den Daten, die Daten noch immer nicht. Und der Lebe, sein jüngerer Bruder, ist nur gewesen ein Peddler, herum Cincinnati. Hat man besorgt von meinen Taten euch, was ein Peddler darf mitnehmen, und mit dem Geloss gehen Peddler. Und dort hat er gepeddelt ein paar Tage und beschlossen, er mag sterben davon Hunger, er hat nicht peddeln. Er kann nicht peddeln. Er, der größte Spezialist in Bustine und so weiter, Haklal hat nicht peddeln. Woche wird er tun, Sofkonso. Er hat vor und zurück in Palong. In Palong hat er hat schon ein paar Nuss. Ist in demselben Jahr von der Chassene, in 1895, ist der Tate geformt zu Rieg, von Cincinnati oder von Dayton, zurück in Palong, mit seiner jungen Weib. Der Unterschied in Jahren zwischen Taten und Mamen gewährt 4 Jahre. Der Tate ist geboren geworden in 1870, die Mama geboren geworden in 1874. Borsche hat gekannt nur den Ton der Seide, was hat so gefühlt als so schlecht, als er darf leben von dem, was es verdienen Menschen, was seine Mechal und Schabes, hat er beschlossen, er wird euch vorzunehmen. Ist er ein bisschen später, im Anhieb von 1896, hat er mit seinem Weib gefahren zurück und die beiden Sinnen seien geblieben. Einer hat schon Hassan gehabt, der Äpfel Beda hat schon Hassan gehabt. Sie sind geblieben in Cincinnati, er ist gefahren zurück. Der Seide, wenn er gefahren zurück, er ist gleich nach dem Kommen krank geworden. Er krank geworden mit jemandem, das gewesen, eine schwere, eine unheilbare Krankheit. Jetzt macht man doch Moyach-Apparatus. Er krank geworden auf Moyach. Er hat gehabt einen Wuchs auf Moyach. Jemand hat man noch nicht gehabt, kein X-Ray, also genau gut hat man nicht gewusst, kein Apparatus hat man nicht gemacht. Aber gleich ist geworden zerschädigt der Reitzenter. Und er hat sehr sachsig gemacht. Was im Stand mit dem, wenn man sagen, er will haben ein Messer, er wird ein Messer, aber beten besser ein Goppel oder ein Teller. Oder er darf etwas haben. Es käme nicht gewinnen, hat er das Wort, was er gewollt hat, sondern nur etwas, was er gerade als Scheich ist zu dem. Und das hat ihm gemacht, mich schon nervös. Weil er allein hat nicht gekannt, wissen, als er hat er etwas, was verplottet hat. Hat er die letzten Jahre von seinem Leben, so gewinnen auch etliche Chadoshim, sehr stark so gemattert und er ist gestorben, junger Heid. Er noch ging 65 Jahre nicht gewinnen, wenn er gestorben. Das ist mein Seide. Mein Seide Sinn. Mein Seide früher will ich gehen ein bisschen noch ein Dorf früher. Moshe. Moshe hat gerade nicht nur dem Sohn Judel, Moshe hat gerade auch einen Sohn Leib, Moshe hat gehabt einen Sohn Schmuel und Moshe hat gehabt noch einen Sohn, was ich weiß, er findet nicht seinen Namen. Leib hat, ist ein Weg von Lernen, das hat gesagt, ist ein Weg von Lernen in der größten Stadt Grodne, was ich gewinne, hübsch weit von uns, Grodne ist in Weißrussland, Dormdicker von Vilna. Und in Grodne hat er Chassene gehabt und in Grodne hat er gekommen, hat er gehabt ein Tartak. Ein Tartak heißt ein Mehl zu sägen, wo man sägt Bretter, noch solche Sachen, mit man sägt Klätze, große Bämer, besondere Klätze. Es ist eine gute Parnasse, es ist ihm sehr fein gegangen. Er hat gehabt eine ganz große Mischproche. Seine Einiglach hat er gekannt. Seine Engler seinen Gewinn, einer was er geißen Haaren, sich aufgerufen, und ein zweiter geißen Bär. Der Haaren, ich gewinn ein nüßer Gewinn, ich schäne am anderen, das ist doch von der ganzen Besprache, was er denn ist, ist gewinn. Und der Herrn ist gewesen, ein Heißer in die Schiest. Er hat gemacht ein Wörterbuch. Ein polisch-jüdischen Wörterbuch hat er zusammengestellt. Er hat übergesetzt von Französisch auf Jiddisch Jean-Christophe. Und er ist geworden der Lehrer von jüdischer Literatur in der Wilner Gymnasie. Aber er ist sehr, sehr jung gestorben. Er ist gestorben hart vor der Zweiten Weltmacht. Sein jüngerer Bruder geheißen Bermann. Er ist gewesen ein großer Knacker, ein kommunistischer, ein Führer von den Kommunisten in Polen. Ein Historiker, er hat später sich vernommen mit der Geschichte von Churben, Bechlal mit der Geschichte von Peul, und gar auf die älteren Jahren hat er genommen, gehen auf zurück, er hat gelitten von dem, was er ist, euch, in die älteren Jahren, oder im Ganzen blind geworden, oder gemacht im Ganzen blind geworden. Ich meine, gewisse Sachen chasern sich über in einer Mischprache. Es ist eine sehr, sehr interessante Sache. Man sieht, dass Krankheit hat sich übergechasert auf einen von seinen Einiglach. Und jene Mendel, dem, was ist gewesen, der Kontrabandist, was ihm blind geworden ist, auch irgendwo in der Mischprache seine Gewinner. Es ist doch nicht bestimmt gewinner Katarakt, was mit mir kennt, jemand, der sich gut heraufnimmt. Wer weiß, was es gewinnt. Aber hier in den 30er Jahren, aber ich meine jetzt, in den 30er Jahren in Polen, hat er solche Sachen noch sicher gemacht, Apparatus. Er hat aber gelitten von dem, was er hat gemacht, nie kennt, lernen, nie kennt, schreiben. Er ist gestorben. Relativ mit einer kurzen Zeit zurück, mit einer 5-6 Jahren zurück, der Bärmark. Bärmark und das ist, und der Haarmark seien meine Gliedschwesterkinder. Dem Moishe Sazun ist geheißen durch Schmuel. Und Name Schmuel ist Rassach, mal wieder gehört, das ist in der Mischwache. Der Schmuel ist er weggefahren in England. Die ganze Mischprache ist so, die Mathe mit dem Mittelfeld, der Schmuller, und der Schmuller hat gehabt als Sohn Judel, und der Sohn Judel hat gehabt die beiden Sieben, die du kennst. Es gibt noch andere von der Mischprache, was sind weg von England, aber sie Mischprache können. Und jetzt, wenn sie haben gehabt einen Bruder, Judel, Leib und Schmuller, haben gehabt einen Bruder. Interessant, der Schmuel hat gehabt so ein Judel, was ich mal affiere bei der englischen Labour Party. Das ist eine sehr interessante Sache. Schmuel hat gehabt einen Sohn, was er weg in Frankreich. Und er hat in Frankreich auch studiert, ein Ingenieur. Und gewann ein guter Mathematiker. Und er ist geboren, ein General in der französischen Armee. Auf dem Gebiet von Schafen, Gewehr, Kanonen, Lenkers. Ihr gedenkt schon nicht, wie er geheißen. Er hat den ganzen Gott übergerissen mit der Mischproche. Nicht nur in, also zu sagen, in ein Dorf, noch in dem Dorf meines Seides. Auf der Alter hat Leib, Judels Bruder, beschlossen, wegzufahren in Paris im Umzug. Man hat mir erzählt, dass er geworden sehr reich und hat gerade von, ja, verschiedene Erfindungen gemacht und hat gewonnen zu Hause in Frankreich, speziell in der französischen Armee. Er hat sich nur gewusst, dass er gestorben ist. Er hat sich gewusst, dass er gehabt eine französische Weib und dass er gehabt mit ihr Kinder, aber er hat sich nie gekannt erschlagen zu sein, weil er hat auch Mark nicht geheißen mehr. Und das ist also ein abgestorbener Zweig, interessant, aber das sind er gibt vier Brüder, ganz jeder eine, ganz andere Jüdel, was sie gewinnt, der Rohr. Und Leib, was sie geworden, der größere Händler und Seucher und Schwur, was sie gar gefangen in ein Land und sind gefangen in ein anderes Land. Jetzt komme ich zu mein Mames Brüder. Mein Mame hat gehabt 5 Brüder. Weil der Seid und der Bobbe haben gehabt 4 Sinn, nach dem gehabt eine Tochter, nach dem gehabt die Tochter und nach dem noch ein Sohn. Und die Sinn, der Älste gewann Jakob, nachher gegangen David, nachher gegangen Jeschaja, Lebe und der letzte Grenz Schie, wo du es gekannt. Mein Vater Jakob ist geboren in dem Jahr 1860. Er ist gepunkt mit 10 Jahren älter von meinem Tat. Gor Jung hat er sehr sehr gelernt. Er ist mit Gewinn so überrimmt wie der Avremel Palonga mit ein paar Deures Prier. Nur mit dem Ohr gehalten für ein Ilui, war nur so gewöhnlich fähig, Jakob. Und als bei ihm hat sich es verbunden mit gegen 2 Jahre Zeit in der deutschen Progymnasie, habe ich schon erzählt. Ist, wenn der Jakob hat Chasne gehabt, und er hat Chasne gehabt mit Gora, Größen ihres. Er hat Chasne gehabt mit der Ureinigung von Wilner Gora. Das ist der größte ihres bei uns. Mit der Ureinigung von Wilner Gora hat er sich besetzt in Libave und geworden ein Buchhalter. In der Bar sind gewinnen große jüdische Firmen, die haben gehandelt mit Import, mit Importier der Ricker Hering. Hering im Matra, der größte russische Imperium, ist gegangen durch den Hafen, Libava oder Lipari. Russen gehen nach anderen Importieren, bei einer von den Importieren. Und ich sage, wo ein Buchhalter. Wie er so hat sich ausgelernt, Buchhalter, wer weiß, hat sich ausgelernt, kennt. Als er gewonnen, ein Buchhalter, ist bei ihm gekommen, eine neue Idee. Die Idee, was darf er sein? Ein Angestellter, irgendwo. Und er wird andere lernen, Buchhalterie. Wie wird er andere lernen, Buchhalterie? Er wird lernen, Buchhalterie, durch Brief. Ich sage, wenn der Erste in der Welt, was hat angegeben lernen, durch Brief, Buchhalterie. In der Welt, der Erste. Es ist da eine alte Ausgabeverhänge von der britischen Enzyklopädie, wo dem Wort Buchhalterie ist angewiesen, als eine Marke, wo es gewinnt, der, was hat ausgefunden, lernen Buchhalterie durch Brief. Auf welche Sprache hat er genommen, lernen Buchhalterie durch Brief? Auf Hebräisch oder auf Deutsch, die beiden Sprachen, was er hat gekonnt. Gemacht Brief und gemacht ein ganzes System. Nach jedem Brief hat man gedacht, schicken Entfers und so weiter. Und er hat mit der Zeit in Russland gehabt, tausende Talmiden. Der Kurs von Buchhalterie hat gekostet 25 Rubel. Bis zu der ersten Weltmachung, der erste Weltmachung ist als Korrektur. Er hat gegeben Annoncen in die Sonne verspreite Journal, die russische. Es ist ein Journal Niva, das ist der lange Fell, was es spektakulär ging jede Woche. Das ist ein seine Annoncen. Kurz und kurz. Annoncen. Ja, Ju, Mark, Libava, Dvojnaya, italienische Buchhalterie, die doppelte italienische Buchhalterie. Er hat tausende Talmiden, er hat einen ganzen Office eingestellt, ein ganzes Kontor eingestellt, wo Menschen pflegen, durchgucken, entfers. Auf alles Dinge gewinnen, fertige. Auf alles Dinge gewinnen, fertige. Da haben wir gesagt, das hat uns für den anderen Tor. Sie gewinnen, fertige entfers und angewiesen, dort mit dem Tor. Sie gewinnen, eine Reihe, lassen wir sagen, etlichen 20 oder etlichen 30. Fertige, gedruckte Entfers Und sein arbeitet nur bei Stehen. Und er arbeitet von seinen Gehilfen in dem Aufweisen und schreiben die Nummer von dem Entwerf. Also es ist gegangen. Nur in sehr seltenen Fallen darf man schreiben einen individuellen Brief. Aber gewöhnlich ist gewesen, es wird dunkel werden bei Posten mit hunderten Mal Briefen. Ich war ein größer Söhre, ein größer Mann, das hier. Jakob Mark. Der Väter Jakob Mark hat von seinem ersten Weib gehabt 4 Kinder. 2 Söhne und 2 Töchter. Und bei dem Geburt von dem vierten Kind ist sie gestorben. Die Geburten, jemand von den Eulen bringen, oft zu teuer, sind nicht mit dem Verstanden, oft zu ihnen genug die Reinkheit und so weiter. Wenn sie ist gestorben, eine kurze Zeit nach dem, hat der Hassan gerade ein zweites Mal. Ein zweites Mal euch mit der Freude von Wilhelm mit größten Jüchers. A Freude von der Mischproche Gordon. In der jüdischen Geschichte von ihm Binnen ist da aber in der Mischproche Gordon. Wie er so ist, kommen Jeden zu einem Mischproche, ein Namen Gordon ist mir schwer zu wissen. Also ein typisch englischer Name. Nur das sind gewesen die ersten jüdischen Doktoren in Wille. Was sie haben studiert in Italien. Der Ricker in Padua. Und einer von sie ist gewesen in Spanien im 18. Jahrhundert. Und sie hat der berühmte Meister, wie er hat getroffen, Maranen. Und wie er es gewesen war, Seder von Maranen. Und wie er so zufällig, er ist gewesen, er gekommen in Madrid, Erev Pesach. Und er hat sich herumgedreht auf dem Markt und gesucht, wo findet man Aiden, wo hat er sein Pacer. Hat er gesehen, es kommt zuvor, er hat eine reiche Karette mit Pferd und es geht er raus und so ein Verputzter und ein ganzer Knacker. Und er geht so und er kauft Gerät. Ist ihm eingefallen, hat er das zusammengebracht. Er hat allein noch den beschrieben und er wird gewinnt später bei ihm, beim Seder und so weiter. Das von der Mischproche ist gewinnt die Gordon. Die, das er gefreut Gordon, ist gewinnt Agigette. Nicht jeder, nicht ein Mädel wird nicht hassen, aber mit einem Mann, was hat 4 kleine Kinder nach der Arme. Herr Klall, sie ist geworden sein Freund. Sie hat jahrelang nicht gehabt, kein Kind. Und später geboren der Monja, der jener Monja, was du gedenkst, was ein bisschen gewöhnt sein ganzes Leben, also ein halb zu dritter, ein halb nicht zu dritter. Die anderen Kinder von meinem Vater Jakob sind, einer ist geheißen Itzig, jeder von dem selben Namen, Isaac hat ihm schon geholfen. Er hat studiert in Wien Chemie. Er hat Kasten gehabt mit der ganz vermerklichen Freude von Budapest. Er kommt zurück in die Barbe, er hat dort geöffnet eine Fabrik von Machen Seif. Und es ist ihm gut gegangen. Aber nachdem hat man gemischt, dass er hat ausgenutzt eine Formel von einem anderen Insehen, was er hat nicht getaut und hat gehabt, ob sie größer in den Sport und hat gewusst, er wegfahren kein, hat gewusst, er wegfahren kein Amerika. In Amerika ist ihm nicht so gut gegangen und er gestorben. Und seine Tochter ist gewesen, seine Kinder seien in der Berg auf verschiedene schlechte Wege. Seine Sohn hat gehabt, eine Tochter. a zweiter Sohn, was der Marschall, welcher schlechte Weg, die Tochter hat gehabt ein Kind. Aber sie hat nicht gewusst, von wem es sie das Kind. Und sie hat gelebt von dem, was ist gewesen, ist allemal gewährt in die Vermästungen von Pferdegehegen. Das gewinnt ihr Beschäftigung. Sie lebt noch, dachte ich, in Miami Beach. Bin nicht sicher, ich habe sie. Dachte ich, einmal gesehen und gleich wieder bin gekommen. Der andere gewinnt ein Sohn, was gewinnt sehr fähig. Und ist gestorben, junger Heid. Und Adam sind gewinnt die beiden Töchter. Die beiden Töchter, was eine hat geheißen Therese und die zweite geheißen Bertha. Die Therese ist gewesen, sind beide gewesen Revolutionärkes von 1905. Und Therese Trassengard mit einem anderen Führer von den Revolutionären, was sind geheißen Rubinstein. Und sie sind gewesen in Tfisse, beide, und gewesen in schreinische Zimmerlach. Und sie haben sich verliebt, eine in die andere, durch Klappen in die Wand. Sie gewinnen ein ganzer Code, wie mit, was? Ein ganzes System. Ja, Klappen in die Wand. Und sie haben noch den Kassner gehabt. Und man hat später ihr Mann wieder gehabt, mit dem Vermischten zum Teut. Und jeder ist am Klopfen durch Ballonge. Das denke ich noch mit dem Gehalten, eine Nacht. Wahrscheinlich ist es eine gewaltige, riesige Halt bei Menschen, was ein paar Mischbücher zum Teut und am Pleif bei uns in der Dachzimmer. Das gewinnt zum Soffen, das gewinnt in 1905. Er ist entlaufen, er hat ihm geboren, eine größere Tour bei den Sozialisten in Deutschland. Ich bin einer von den Direktoren von der Deutschen Vorwärts. Er hat sich dort mit ihr gegehrt. Sie ist gewesen in der Zeit von der bolschewistischen Revolution, sie gewesen in Russland, sie gewesen in Leningrad. Sie geworden eine Geliebte von einem von den Führern von die Sozialdemokraten, der Riazana, verschiedene Sachen. Sie hat eine gute, feine Tochter, was heißt Nina, und was aber besitzt in die Vereinigten Völker. Sie ist eine Übersetzerin von verschiedenen Sprachen, auf Englisch, was man darf übersetzen, oder von Englisch, was man darf übersetzen, auf Deutsch oder Französisch. Sie kennen auch Sprachen, äußergewöhnlich gut. Und die jüngste Tochter, Bertha, sie ist gewesen die Hauptsekretärin von Tschitscherin. Tschitscherin, weißt du, wer das ist? Sie war eine von den ersten äußeren Ministern unter dem sowjetischen Regime. Und später ist sie geworden die Weib von einem sehr bewussten Journalist. Das hat geschrieben wegen Gandhi und geschrieben früher, wegen kommunistischen Führer, geschrieben wegen dem Kampf in der Welt. Was ist da Arum? Arum. Gasoline, Arum, Oil. In dem Moment gedenke ich an seinen Namen. Du musst dann gedenkst ja seinen Namen. Ja, ich will endigen, weil ich will endigen und den morgen nicht zu daten zu kommen zu dem, die Rolle, was der Vetter Jakob hat gespielt in meinem Leben, das soll doch schon kommen, es kommen später. Die Überhaserung von der Rolle von meinem Bob ist übrig. Ich will noch erzählen, wenn ein Abbruch abzweigen von der Mischsprache in Amerika. Ein Abzweig von der Mischsprache in Amerika stammt von Scheier, die Kinder, Scheiers Kinder. und auch Lebenskinder, Scheueskinder und Lebenskinder. Und später gekommen noch ein Bruder, Davids Kinder. Von Davids Kinder weißt du, einer von seinen Genies, Julius. Wir beide heißen auf dem selben See. Und David gab noch andere die Kinder, Töchter und Sien. Sie sind da Abzweig von der Mischwoche in Detroit. Sie sind da ein Abzweig von der Mischwoche. Wahrscheinlich Scheißkinder haben sie sich stark entwickelt wie große Fabrikanten von Schich. Und sie sind da sehr populäre Firmen von Schich. Was das Zentrum ist Cleveland, Ohio. Was gehört zu der das gar nicht sprach. Von dem Mischpoch ist eine gewisse Kräufe in Miami, Miami Beach, was haben sie keiner mit aufgesucht. Mit Julius, mit dem Julius, kenne ich sie, also so. Nur ein paar Wörter wegen der Mischpoch von meinem Vater. Mischpoch von meinem Vater, sind auch alle Kinder weg in Amerika oder in Dorm-Afrika. Die Schwester meines Vaters, das heißt Sore, ist gewesen in Bronx und sie hat ihre Kinder. Und sie gewesen eine, was hat gehabt in einem sorgendicken Teil von in einem sorgendicken Teil von Stadt New York. Es ist sehr stark und ich vergesse schon. Sie gewinnen als Sohn Benjamin, sie gewinnen als Sohn der Tochter Mary und sie haben sich zerspreit der Rieke über New York. Ein Teil von sie haben wir gekannt. Eine von sie, ein Einigel von sie hat Hassan gehabt, einen von den Mischbogen, was vermockt Macy's Geschäft oder gehabt vermockt. Sitzchel gehabt schon gegeben mit. Der unterste Sachakel ist, als in meinem Mischpoche seinen da gewisse Elementen und gewisse Momenten mit sehr interessanten historischen Verbindungen. Aber der ganze Geurel von der Mischpoche ist Geschichte von einer Zerspreitung und eine Geschichte von einer Assimilation. Mein Seide hat gehabt 6 Kinder. Alle 6 haben gehabt einen Sohn, was heißt Juden. Keiner von den Juden sind mit ähnlich einer oder 2. Mich kennst du. Du hast eine Vorstellung wegen dem Reformrabbi Julius, die 2. Die übrigen 4 sind schön. Die übrigen 3 seine schon assimilierte, einiglich von dem Juden, schon assimilierte. Sie, andere schon wissen ja oder wissen nicht, wie viel sie seine Zugehörigkeit zu jüdischen Volk, zu der ganzen besprochenen Zugehörigkeit, wissen sie kaum. Und einer der Jüngsten, der Sohn von meinem Vater Jeschua, was hat er so spät hassen gehabt in seinem Leben, was er sagen kann, ein Held in meinen jungen Jahren, wegen dem er leider erzählt. Ein anderes Mal, aber er ist von seinen Jahren in Highschool an geworden, verschickert, verkischert, verunglücklich geworden von verschiedenen Samengrößen, was er nützt. Er ist schon jetzt ein Mann von seinen 35, 36 Jahren. Ein unglücklicher Mensch von Unterwelt, was wollte er irgendwo halt nicht erwähnt. Und die Mumme Liebe ist sicher die unglücklichste Freund der Welt. Ein Sohn gehabt, ein Kind gehabt. Und schon nach so vielen Jahren, schon jemand 20 Jahre, wenn er hat von ihm zu uns. Ich bekomme sich als von jüdischem Volk raten wir sich sticklich und breitlich. Die erste Hälfte von dem ist gegen all das Zehn am Heimat. Gibt es Daten? Was? Gibt es Daten? Heint ist der dritte. Heint ist der vierte? Ja, sicher, heint ist der vierte Juni in dem Jahr 72. Da zählt man das in Memphis. Die erste Jahre von meinem Leben sind gewesen bei MS glückliche Jahre. Ich bin geboren, Leute, der nahe Rechnung, was ist gekommen, erst in 1917 in Russland, bin ich geboren am 2. November 1897. Wenn ich bin geboren, ist mein Tate gewesen ein Fabrikant für sich allein. Er ist geboren ein Fabrikant gleich nach dem Kommen von Amerika. Die erste Scheures von Königsberg hat er gekriegt auf den Cheshben von seinem Vetter, Herze. Mit Jahren später hat er angegeben, allein zu kriegen und größere Summen, Materialien durchstehen auf seinem eigenen Cheshben. Er hat ihn noch nicht gehabt, nicht mehr wie 5, 6 Arbeiter. Er ist gewesen der, was hat genommen, neue Menschen, und er hat sie früher ausgelernt im Fach. Wie viel er hat sie gezahlt, weiß ich nicht. Später, mit Jahren später, hat er bekommen auch gemiete Arbeiter ab gewisse direkte und spezielle Tugenden in Verbindung mit Ausarbeiten Burschtin. Der Vater ist sehr gierreich geworden. Was sie der Sort von seinem Reich wären, weil er seinen Drängen als Sache andere Fabrikanten, darf man es erklären mit zwei Sachen. Erstens mit dem, was er gewinnt, ein sehr guter Balmaloche, ein Künstler Balmaloche. Und bei so einem Künstler Balmaloche geht nicht in nie, wird es kein Einstiegel durchstehen. Jede Sache wird ausgenutzt. Die zweite Sibbe ist gewesen, dass er ist gewesen ein guter Seucher. In die Jungen in Moskau hat er sich ausgelernt, die das Geteure. Und seine Philosophie ist gewesen eine verkehrte. Man hat konkurriert, eine mit der anderen, und man fliegt darunter, waffen die Preise. Als man kommt mit der Seure in Petersburg, in Moskau, und der Ricker, als man fliegt, kommt einmal ein Jahr, auf ein paar Doschen, auf dem größten Jahrmarkt, auf dem größten Ried in Nizhny Novgorod, in jener Stadt, was es heißt Gorki. Dort kommen Menschen tief von Asien, Menschen von Persien, auch viele von arabischen Ländern ist man gekommen und man fängt Einkäufen durchstehen. Man fängt denken von anderen Scheures, aber durchstehen. Man fängt bringen Scheures, Einkäufen Scheures. Hat mein Vater eingestellt, als bei ihm kostet als teurer wie bei anderen. Und sein Herrscher ist gewesen, als wenn wir rechen teurer hätten Gier verkaufen, mit mehr lesen, mit kriegen einen guten Namen, wir werden ein solcher, was euch die Zufällige, was kommen nach dem Gerät wollen, kennen. Er hat auch viele sich geführt, aber vielleicht wollen kommen sich Dinge mit dem, vielleicht auch sagen, oh, da nicht weit, ist da ein anderer, geh kauf bei ihm. Und später hat er auch gelacht von dem, weil er hat gesagt, als in unserer jetzigen Welt, gibt man von dem, was man darf, die kleinste man wäre, und das, was man darf, nicht, die teure von alles. Der beste Cheshbon ist, Diamanten kosten also teuer und Bräut ist also billig. Gedacht oder es eigentlich sei verkehrt. Hat man in Städtel gesagt, mit jedem Jahr, bei Itzemark, also hat man gerufen, bei Itzemark kommt zu einem Ingo und noch 100.000 Rubel. Es wird mir da mal nicht zukommen, in 100.000 Rubel, dann lasse ich gewinnen, die Gusme in den Städten. Ich sage, wie viel ihr gedenkt sich, habe ich schon gelebt in einem großen Haus. In dem Haus gewinnen ein größer Saal mit Möbel, was mitgebracht, da dachte ich auch viele von Wien, ich habe nicht getäuscht, oder habe ich einen der Schuh von Deutschland. In dem Saal ist mir gemacht, kein Mann gewesen, sein es ein gewesen, hast du gegessen, oder in die Gorgröße, ein Teufel ist mir gesessen in dem Saal. Und es gewesen ein gewaltig größer Esszimmer mitgerufen, mit einem großen Tisch. Und später ist gewesen, kurz dem großen Tisch, ein kleiner Tisch für die Kinder. Und ich gedenke, wie ich vielleicht beten, als ich will sitzen bei dem großen Tisch, wo mir sagt, gerettet man bei uns deutschmerisch ein bisschen, bitte schön und danke schön. Es ist gewesen, nach dem Esszimmer, gewesen ein Zimmer vor der Boden. Ich habe schon der Mond, da sind wir gedenkt, sind, bin ich geschlafen zusammen mit der Boden. Der Bobeszimmer ist nicht gewesen genug, groß, es ist gewesen ihr Sforin. Der größte Grobe, Sider, was sie geheißen, der Korn Minches Sider, und was sie gewinnt gedruckt in Wilne, in der berühmten Druckerei, Ho Almono wie Ho Achim Rom, der Almono und die Brüder Rom. Es seien gewinnt ihre Mussers vor ihm, auf Jiddisch, ein hübscher Zoll. Es ist gewinnt sicher beide Teilen von den 15 Rennen, von Teitschumisch. Und sind gewesen noch ein solches frommes Vorhin mit verschiedenen Maises. Es seien auch viele Gewinnsvorhin mit Maises von chassidischen Rabbäen, was in uns, wir können es hat keiner von seinen gehalten, und wir vielleicht noch allemal machen Chochmes wegen die Niesin von den chassidischen Rabbäen. Dort ist gehangen auf ein Wand, ein ausgehafter vom Wall, Keusel Marowi. Und unter dem Keusel Marowi sind gewinnt die Memen von meinen Namen und die Memen von meinen Brüdern, bis in der Region 1907, wenn wir um es da kommen. Ab der zweiten Wand, gegen dem, wo ich bin geschlafen, ist gewinnt ein großes Bild von meinen Eltern, von meinem Bobes Vater. Und das Bild ist gewesen, er ist gewesen umgetan in einem langen weißen Malbusch mit einem Stecken in der Hand. Und über dem weißen Malbusch ist gewesen also ein langer schwarzer Chalat bis zu den Füßen, ein langer weißer Bord mit Päs, nicht so lange wie man sieht jetzt, aber hübsch lange Päs. Und jeden Mal, wenn ich plötzlich aufhabe mit der ersten Sache, was ich habe gesehen, ich gewinne das Bild von meinen Eltern sehen. Jetzt kann ich trachten, dass es gehabt eine große Wirkung auf mich, auf mein Gemüt, auf meine Stimmung, auf meine Überzeugungen. Aber das ist schon eine Sache, was wir kennen, wegen dem sich kehren oder fantasieren. Die Bobe fleckt sich aufhaben sehr früh. Speziell in die Sommer, in den langen Tag, wenn die Sonne geht früh auf. Und ich fleckt sich aufhaben, oder die Bobe fleckt mir unwillig, zivillig auf. Keiner ist noch nicht gewöhnt auf. Fleckt die Bobe mir der Halt, wie man erzählt meistens. Sie hat mir erzählt meistens nicht nur von den Sphoren, was sie hat gelernt, sie hat mir euer erzählt, meistens wegen ihrer eigenen Kindheit, wegen ihr Seiden, bei welchen sie ist gewachsen. Und sie hat mir erzählt, euch meistens wegen ihr Mann. Und sie gewinnt sehr moderne, als wenn ihr wieder gewinnt, ein Engel von einem Jahr 7, 8, vielleicht die Bobbe sich halten, in ein paar Klagen auf dem Mann, dem Rauf, mit wem man sie Trassen hat und hat Kinder und so weiter. Etwas ist sie gewöhnt, mit ihr Leben umzufrieden. Ein Verschätzer der Eusphärischen gekommen, später. Die Bobbe hat auf das Eufen gehabt auf mir eine gewaltige Wirkung. Sie ist gewesen meine samme erste Lehrerin. Und sie hat mir ausgelernt dem Allerbeis, und sie hat mir ausgelernt Ivre, und sie hat mir ausgelernt Davnen. Ich kann mich schon öffnen, sich niedermohnen, wie alt ich bin jemals gewesen. Sind ihr gedenk sie, ich hab ihr gekannt Davnen, lehnen von Siede, aber wenn ich hab nicht gewusst, was eigentlich ich tue, was ihr Davnen, was der Inhalt von dem, ich flieg Davnen. Und versteht sich, als ich habe gekannt, die erste Sache, die alle Broches, was man macht, nicht nur auf dem oder jenem Essen, nur ein Broch auf der Dunne und ein Blitz und ein Broch, wenn es kommt, allerlei Broch, es kommt ein Sturm, allerlei Broches, die Bobbe hat sehr sein Broches. Und die Bobbe ist gewöhnlich die, was zu 3 Jahren oder zu 4 Jahren hat mich ausgelernt, Benchen. Das Benchen ist noch ein Essen. Und sie hat noch ausgelernt, eine Broche, ein Faramisch, also sozusagen, was besteht im Ganzen von 6 Wörtern. Brich, Rachmono, Malko, De Almo, Elahai, Pita. Gebencht bist du der Barmdiger, der Gott von der Welt, der Gott der Speise. Ich habe später keinmal nicht gekannt, der Gehen. Von wann eigentlich von einem Sefer, wie er soll, sie hat das Abbändchen genommen. Es ist charakteristisch und interessant, und nicht nur in meinen Kinderjahren, nur auch Jahre später. Auch Jahre bin ich wegen dem mehr nicht getrachtet, viele. Auch viele Jahre von meiner Erwachsenheit. Ist die Dose gebrochen, verschiedene Broche, es ist also rein in mir, als die Heubroche, der Broche auf Bräut, pflege ich nicht trachtend, rein instinktiv, sich so. Gendig sorgen sich die Dose gebrochen. Es hat gekannt passieren, euch eine Sache später, wenn ihr mitten darin setzen sich Essen, hat man nicht gekonnt und der Dose, ich wollte gemeint gesagt, instinktiver Brauchen. Das, was ich gedenke zum Samen erst, ist gewesen etwas von dem Jahr, jetzt rechne ich es in dem Jahr 1902. In dem Jahr 1902 bin ich gewesen 5 Jahre alt. Habe ich gehört, die Mama schreit. Die Mama ist gegangen zu Kind. Es waren schon gewesen noch 2 kleine Brüderlein. Aber ich weiß nicht, wo sie sind gewesen. Öfter haben sie gespielt in Häufen, öfter hatten sie auch Wege für zu Schenim. Ich bin gewesen und ich bin geworden gewaltig unruhig. Und mir hat mich zu der Mama nicht hereingelassen. Sie ist gewesen im Schlafzimmer, in einem großen Schlafzimmer, wo die Mama ist einen gewesen. Die Mama schreit. Ich habe keinmal gehört, die Mama schreit. Und sie durch ein Zittern durch mir. Als ein Zitter, was ist geblieben, hat der Vater mich genommen. Aber geführt zu einem, was heißt Hille Gutes, was er gehabt fährt und geführt Menschen von einer Seite kein Memo und einer zweiten Seite kein Liebhaber. Und wir haben sich weggesetzt in einer Britschke, es hat gestern als eine kleine Fuhr eingespannt mit einem Pferd. Und er hat mich geführt in Nimmersaat. Niemand sagt, dass sie gewinnen das Dörfel, gleich noch ein Schlagbaum, was hat abgeteilt, Russland von Preußen. Und dort fliegt er gewöhnlich kriegen Päcklech zugeschickt von Königsberg. Vielleicht er ganz oft darf man fahren, abnehmen, die Päcklech und herüberführen die Russland Päcklech. Oder Miet oder on Zoll. Das ist schon gewinnlich sozusagen jemand eine 100% legale Sache. Gedenke ich, wie der Tat ist gefahren mit mir Und bis er genommen die Britschke, bis mit eingespannt werden, bis wir zugefahren haben, etliche Kilometer, wir gekommen zurück, hat man mir gesagt, Mazel Tov dir, du hast noch einen Bruder. Das Gedenk, das ist gewesen sozusagen die erste große Geschehnis, was hat sich eingekritzt in mein Sikor. Zu drei Jahren, zu dreieinhalb Jahren habe ich gelernt und gekannt Darne. Sehr, sehr früh hat die Bobbe angeheben, mit mir zu lernen Chumash. Die erste etliche Sedres mit den Meises, mit den Odomen, mit Chave, mit Neuachen, mit Avraham Avinu. Und mis Dome haben alle in Städtel gewusst. Als ein Ingele von einem Jahr 4, von einem schönen 6, kein Chumash. Chumash vielleicht ein gewöhnlich auch nicht mehr zu 6 Jahren und andere Kinder erst zu 7 und andere schon noch älter. Seinen Gewinn eben, was haben gar das spezielle Anneue, mich ständig zu examinieren. Zu 6 Jahren, zu 7 Jahren bin ich gewinn der, was will gehen auf Post, abnehmen den Post für uns. Wir vielleicht kriegen alle mal eine große Post. Wir haben vielleicht schon kriegen die jüdische Zeitung, was hat geheißen Freund, was hat angegeben gehen in 1903. Wir haben gekriegt Berliner Tageblatt, was ist gekommen von Berlin, eine deutsche Zeitung. Und es vielleicht umkommen wenigstens zwei russische Zeitungen. Es vielleicht umkommen früher von Moskau, oder vielleicht umkommen von Petersburg. Und kurz vielleicht sein Brief, vielleicht seine Bestellungen, ich will verschiedenste Sachen, ich will gehen abnehmen, die das Gebrief. Und als einmal gehen in Gas, vielleicht man mich abstellen. Und sie gewinnen ein Raid, was hat geheißen Jude Bobbe. Bobbe gewinnt sein Familiennamen. Versteht sich, haben wir alle haben es gerufen, die Kinder alle haben gerufen, Jude die Bobbe. Er ist gewinnt ein Bäcker. Er vielleicht durfte sich Gorgor früh backen, arbeiten. Bei Tag, im Mittentag, wir vergehen ungefähr als Säger eins, zwischen eins und zwei, ab in der Post. Ist er gesessen allemal auf einem Stuhl, neben seiner Bäckerei, vielleicht vorbeigehen, fragt er mich allemal abstellen. Allemal abstellen und allemal nehmen, fragen. Und nicht nur er, sie gewinnen noch als auch jeden, lediger, ältere Menschen, komm da her, Judele, was ist, mir darf mir etwas fragen. Und sie gewinnen bei mir am modernen Gefühl. Von einer Seite bin ich sehr stolz, was ihre Frage ist. Die Frage ist ein gewinn, eine komische, geringe Frage von der Chumisch-Meißes. Und von der anderen Seite bin ich gewinn, weil ich komme zufrieden, von was mich stellt mich auf, was mich fragt. Kinder haben natürlich nie zu gehen oder zu laufen, abstellen, zurufen, fragen. Ist mein erster Begehr im Leben gewesen. Wären eine Reue wie eine Niere. So gewesen, so viel Meises, was regiert. Der, was sieht und wird nicht gesehen. Vielleicht kann ich einmal holen und trachten, wen will ich werden, eine Reue wie eine Niere. Wie findet man einen samen Spruch mit dem heiligen Namen, als man soll es kennen werden? Ich gedenke euch, das gewesen in 1904, als ich bin gekommen vom Post und aufgegeben dem Freund und ich habe gesehen das größte Bild von Herzlein, als er ist dort, bin ich gegangen in Gas und geweint, getragen die Zeit und dann geweint und jeder eine hat mich angestellt und gefragt, wer, was weinst du, wer hat dir geschlagen? Ich habe geweint, so der wusste, ein Herzl ist da. Herzl gewesen eine lebendige Gestalt in unserer Mischproche. Sie gewesen auf der Wand, ich rede nicht wegen Bobes Zimmer, auf der Wand von dem größten Esszimmer, ist gewesen zwei Bilder von alter Zeit. Welche zwei Bilder? Das Bild von Wilner Goen und das Bild von Moshe Montefiore. Die Sachen ist Kinder zu gedenken, das sind gewinn charakteristische Bilder. Und Norden ist auch gewinn das Bild von, wie mir man gerufen, Theodor Herz. Also ist Theodor Herzl mit einem großen Bild, wo er steht, etwas ungespart auf ein Geländer, irgendwo, und guckt irgendwo in die Weitkeiten, ist von den ersten Bildern, das gewinn bei uns. Und inmitten darin ist er gestorben. Das war in meinem Leben ein großes Geschehen. Es waren die ersten Sekunden ganz modernes, das ich bis ist geboren geworden. Mein Bruder Moshe in 1902, wie in 1904 ist gestorben Theodor Herz. Es waren noch Sachen wegen mir. Was mir hat mir später mit Jochen erzählt. Speziell hat es gewinnt der Vetter Schie, was wir erzählen, der alle Sachen, noch wenn ich gewinnt ein Ingel und später hat er sag mal übergehasst. Als ich bin geworden, eine gesellschaftliche Tour, schön zu in älter von 5-6 Jahren, was ist gewinnt? In Schul hat man doch jeden Schabes gebencht im König. Das ist eine Sache, was mir gemusst. Das Horn angeheben mit einer großen Brache, ein Haus in der Schule, im Loch, in der es gibt Hilfe an den Königen. Ist, wenn man so bewusst wegen Käschen über Pogrom, und das hat gemacht einen gewaltig starken Eindruck auf alle Jeden umetum in Russland, weil zwischen 1881 und 1882, wenn es einen gewähren, als Sachpogromen, bis 1903, seine Pogrome nicht gewesen. Und heute gekommen mitten darin der Pogrom auf in Kischinev. In Kischinev. Ist immer gewesen in Schule, zusammen mit den Taten. Und gewesen ein kleiner Ingel, habe ich genommen Herren, mir sagt, Herr Neus in Schule im Loch, habe ich angegeben, weinen und schreien. Er macht auf ihn Pogromen und mir Menschen. Ich gedenke es nicht. Es ist mir irgendjemand von meinem Vetter, der das gesichert ist. Die haben sich ausgelernt, lernen Jiddisch. Ich weiß nicht. Als es umgeben kommen in 1903 bei uns, der Freund, Darnen habe ich gekonnt, das, was ist gewinn gedruckt, habe ich doch verstanden, habe ich ausgelernt lernen. Und versteht es an gelernt Sachen, was ich aber gar nicht verstanden habe, gelernt. Die erste Seite vom Freund und einmal auch mehr, fliege ich lernen. In die dosige Kinderjahre seien schon gewinn in unserer Sprache Brüder, angewillig so. Als in der Emerson bin ich nicht gewesen, der Same, ältester Sohn, der Sohn, was kriegt zwei Gelocke in Jerusche. Und man hat mich später gerufen, Porscheute, weil der Ausdruck ist da in die alte jüdische Form, wo es redet wegen Gesetz. Laut dem alten jüdischen Gesetz kriegt der Por eine doppelte Portion von Jerusche. Aber der Emesser Pchor. Die Mama hat Hasnagat in 1895. Schon in 1896 ist sie gewesen schwanger und sie hat Mapel gewesen. Ich bin geboren geworden 1897. Bin ich faktisch gewesen der Älteste in der Mischpoche, aber nicht der Pchor. Das, was ich bin der Pchor scheute, hat mich sehr stark verdrossen in die später dicke Jahren, wenn ich beginne ein Engel von 7, 8 oder 9 Jahren, wenn man hat es mir erzählt. Der Bruder, was sie gekommen nach mir, ist gewesen in 1899. Und die Bobbe ist bestanden nach dem, haben sie einen Namen gegeben, Israel. Das ist gewesen noch keinem nicht von unserer Sprache, bei uns in der Sprache nicht gewesen, die Israel, nur das ist gewesen noch dem Israel Salanter. was die Bobby ist ausgewachsen, zum Teil, also sozusagen unter sein Schotten, also sozusagen. Hat er gegessen, Jiswoll, mein Vater hat gegessen, sich nicht gehabt gegen den. In 1900 ist geboren geworden der Bruder Mendel. Wenn ich bin gewesen, Gora Kleiner, gleich wenn mein Bruder geboren geworden, jeder, ich hab gekonnt reden, hab ich gehabt ein Teine zu meinen Eltern. Und hab ich euch zu den Buben, und hab ich euch zu der Mädel, was sie gewesen bei uns in Stub, was sie gewesen als ein Gehilf, ein Janka, der Zierin. Mit zwei Wörtern, Budle, Katte, der Bruder abgeben der Katz. Verstehst du, dass ich habe es nicht gedenkt. Nur, man hat schon zu vier Jahren, ich habe schon früher sehr gereizt mit mir, für was ich habe gesagt, Budle, Katte. Und mich hat es gewaltig gekränkt, für was habe ich Danke gesagt, Budle, Katte. Und über dem bin ich gewesen außergewöhnlich gut zu meinem Bruder Israel. Und auch viele später, wenn ich gewesen 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, bin ich gewesen der, was hat mich allemal genommen zu den kinderischen Spielen, zum Herumlaufen in Häuf, zu laufen anders. Er war gewesen kleiner wie die anderen Chaveri meine, er war reingenommen in die Dosek alle Spielen. Und der Bruder, was gekommen gleich nach mir, ist ausgewachsen, außergewöhnlich getreu zu mir. Einmal noch gehen und später, wenn er gekommen ist, mir ein bisschen helfen, mir helfen. Irgendwann kommt er so wie ein kleiner Diener bei mir. Mendel, was ist gewachsen später, und was hat euch gewollt noch gehen und noch laufen? Wenn ich bin gewesen 7, 8 oder 9 oder 10 Jahre, ist gewesen der, was mir vielleicht nicht abstumpft. Er gehört nicht, er ist klein, er kennt auch keine Sachen tun und so weiter. Das hat sich ein bisschen eingekritzt bei Mendel. Bei uns gewesen ständig eingeführt. Als zu Pesach kommt zu Gast der Vetter Jakob von Libave. Bei uns hat er gewohnt, seine Mutter. Vielleicht er nehmen, wie viele Kinder er hat jemals gehabt, was ich noch in Stutt. Also hat sich das Gefühl, die alle Jahre bis zu der Welt gekommen. Vielleicht er sie mitnehmen sein Weib, sein zweiter Weib, sein erster Weib kenne ich nicht, was ich erzählt habe, dass sie gestorben, wenn Bertha geboren geworden und ich bin älter und ich bin, und Bertha ist älter von mir. Aber sie vielleicht kommen, es war kommen zur ganzen Mischwoche. Es fleckt euch kommen, mein Vetter Schie. Er hat gehabt eine Stelle in Rewe. Er ist dort gewesen, ein Buchhalter von einer großen Firma. Und er fliegt verdienen, von jener Zeit, er gewesen eine Woche, 100 Rubel heute. Und gerechnet hat sich als eine kolossale Summe. Also, als bei uns, der Seder, ist gewesen eine kolossale, große Seder mit der Unternehmung, eine große. Denn Seder fliegt vielen der Väter. Nicht mein Tate, hat er gesessen dabei, aber der Führer von Seder gewinnt der Väter. Und der Nusser von der Seder, was ich später in gewissen Zeiten übergenommen habe, ist gewinnt schon nach dem Cheshbon von dem Väter. Man fliegt sitzen und schmusen, man fliegt sagen die Hagode. Aber nicht nur sitzen und schmusen und sagen die Hagode, man fliegt ständig halt mit einem examinieren mich. Von wann hat ich das? Von wann hat ich das? Ungewöhnlich habe ich gewusst. Ich denke nicht, dass ich genau sehe, wie gewesen, ich mal 7 Jahre alt. Oder ich bin ja gewesen, schon ein bisschen älter. Ist einmal hat mir der Vetter gefragt, etwas, sie da ein Ausdruck in der Hagode, Arami Oived Ovi.